Hier ist euer Captain Knallermann mit dem neuen Bierlied für euch. Ozaf ist die Hände nach oben. Knallermann, Ozaf ist Heo, Heo.